nannte sich King. Alles aus jetzt, weil mein Mantel bestimmt. Gangster-Rap. Sag Shalom zur Legende mit dem goldenen Zahn. Interkontinental machte Bonzen gern arm. Doch kaum war ich hat's, spielt ihr euch reiche wie Joko und Klaasun. Plötzlich sind Rapper Topmodels, während Katar mit Schleppern Croissants frisst. Rapper posten erotische Blicke, sexy Arsch, rasierte Arme, posen wie Bitches. Kommt bloß nicht Gefängnis, weil euer Pro dort gebankt wird. Ihr Homos im Rap ist, die Todesgeflasht sind, dein Onkel im Aventador Ozan Serhat pumpt. Ja, ihr habt geschafft, vorne zu sitzen. Nur wird Rap durch Radar zum Rolls Royce gemildert. Warum traut sich kein Rapper, den Brrrr zu dissen? Original Pacha. Leute wissen, wer mit Katar auf einem Teppich stehen will. Muss die Schuhe ausziehen, weil das ne Regel ist. Warum traut sich kein Rapper, den Brrrr zu dissen? Original Pacha. Leute wissen, wer mit Katar auf einem Teppich stehen will. Muss die Schuhe ausziehen, muss die Schuhe ausziehen, muss die Schuhe Rapper ausziehen. Rapper, denkt, ihr seid leise. Katar wird durch euer Rumgedissen noch heiß, euch zu kosten, Antipasto, statt Melody Mac, heute Fake Rapper. Gestern Techart, heute Alpha Armoring, die Tuning-Firma, die nur Katar sponsern will. Denn alle sind jetzt Pumper und Haywans, Boxer und Schläger. Komm ran, ich spatzfenster dich, weil du krass Gangster bist. Was war auch Knast, doch im Knast wird dein Arsch sehr vermisst. Wie war Knast, Katar? Backgammon und Pumpen, nebenbei Rap mit SS Bumsen. Mach jetzt Platz, denn bin aus Haft entlassen. Halte mein Wort gegenüber Haftinsassen, euch zu radieren. Der Katar ist weg, mit mehr Rhythm und mehr Power als Snap. Warum traut sich kein Rapper, den Brrrr zu dissen? Original Pacha. Leute wissen, wer mit Katar auf einem Teppich stehen will. Muss die Schuhe ausziehen, weil das ne Regel ist. Warum traut sich kein Rapper, den Brrrr zu dissen? Original Pacha. Leute wissen, wer mit Katar auf einem Teppich stehen will. Muss die Schuhe ausziehen, muss die Schuhe ausziehen, muss die Schuhe und ausziehen. Und jetzt steh ich da, fully reloaded, allzeit bereit für blutende Schrot. Bullen kotzen über mich ab, weil ich Tüten fit mach für die Brüder im Knast. Wahrhabs für Millionen Summen, während mein Rap auf der Straße Millionen Summen. Und für genau euch spuck ich diese Reime hier. Lern von Katar, guck wohin die Reise führt. Egal was du tust, Bruder, denk zweimal. Es wiegte mein Herz immer, wenn ein Kind reinkam. Bleib Mustachim Bremen. Vertrau nur auf Gott und glaub mir, kein Fuchs kann dich trippeln, bevor es zur Hook geht. Ein paar Fundis wollten Kurdistan schocken, in dem Blut fließt. Sie wollten uns Islam beibringen, doch vergaßen, dass wir die Kinder Salah Hadid sind. Warum traut sich kein Rapper, den Brrrr zu dissen? Original Pacha. Leute wissen, wer mit Katar auf einem Teppich stehen will. Muss die Schuhe ausziehen, weil das ne Regel ist. Warum traut sich kein Rapper, den Brrrr zu dissen? Original Pacha. Leute wissen, wer mit Katar auf einem Teppich stehen will. Muss die Schuhe ausziehen, muss die Schuhe ausziehen, muss die Schuhe Original ausziehen. Original Pacha. Leute, wissen. Wissen.